Yeah. Euch ist das Lachen vergangen, ihr Kinderficker, denn ich schreibe meine Liste wie Oskar Schindler. Erklär mir nochmal, wie willst du wichsen ohne Schwanz? Ich bin das Gesetz wie ein Lagerkommandant. Lange unerkannt wie dein schwuler Vater, liegt er unter Kerlen wie der Stuhl vom Zahnarzt. Kein Spaß, Mann, dreh nicht an dem Gashahn rum. Wer Scheiße inhaliert, bekommt Schnappatmung. Ich bin nicht gern gesehen, weil ich Ärger bring. Wenn ich komme, wollen Rapper aus dem Fenster springen. Ich kack dir auf den Kopf, weil es lustig ist. Dass du Schwuchtel darauf stehst, wusste ich nicht. Und jetzt steig in deinen Dreier, du Hurenkind. Ich hasse deine Eltern, weil sie... Ich bin der erste deutsche Rapper, der immer recht hat. Zieh mir Hosenträger an und nenn mich Alfred Tetzlaff. Halt deine Fresse, mach dein Maul zu, Spast. Ich bin der, der dich holt, wenn's der Tod mal nicht schafft. Keiner von euch hat Extravaganz und ich ziehe mit der Axt wie ein Henker durchs Land. Halt deine Fresse, mach dein Maul zu, Spast. Ich bin der dich holt, wenn's der Tod mal nicht schafft. Keiner von euch hat Extravaganz und ich ziehe mit der Axt wie ein Henker durchs Land. In meiner Welt steckst du in der Opferrolle. Hier geht's um Geld, Macht, Ehre, die ganze Kontrolle. Jeder weiß, was in deinen Genen steckt. Deine Mutter plus ein Esel plus ein Ehebett. Mann, ich scheiß auf nett. Nachladen, schießen, aus deinem Kopf können sogar Arschhaare sprießen. Raus aus dem Ghetto, krass einreißen. Du kannst noch nicht mal deinen Namen schreiben. Lass es besser bleiben und beweg deine Beine. Manchmal gibt es Tote für eine Handvoll Scheine. Ich stell die Weichen für den rechten Weg. Denn deutscher Rap ist nur eine Schwuchtel, die auf Schwänze steht. Ich mach kurzen Prozess wie ein Schiedsgericht. Mein Leben ist sowas wie ein Kriegsbericht. Mir ist scheißegal, wer du bist, wen du fickst. Deutscher Rap bleibt meine Nutte und ich schlag ihr ins Gesicht. Halt deine Fresse, mach dein Maul zu, Spast. Ich bin der dich holt, wenn's der Tod mal nicht schafft. Keiner von euch hat Extravaganz und ich ziehe mit der Axt wie ein Henker durchs Land. Halt deine Fresse, mach dein Maul zu, Spast. Ich bin der dich holt, wenn's der Tod mal nicht schafft. Keiner von euch hat Extravaganz und ich ziehe mit der Axt wie ein Henker durchs Land. Yeah!